7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe eurer UFC News, muss man ja fast schon sagen. Mittlerweile hat sich, glaube ich, MMA Radio als UFC News Quelle fast schon etabliert auf dem Podcast-Markt. Ich bekomme da dann und wann doch sehr gut gemeinte Tweets und Facebook-Nachrichten. Danke an die Jungs, die mich da ab und zu mal erwähnen, das gefällt mir sehr gut, selbstverständlich. Solltet ihr MMA Radio noch nicht auf Twitter folgen, könnt ihr das natürlich tun, @mmaradio.de. Auf Facebook könnt ihr MMA Radio liken, einfach nach MMA Radio suchen. Ihr könnt weiterhin gerne Themenvorschläge und Fragen schicken via E-Mail mmaradio@nonpg.de oder ihr nutzt Twitter, Facebook, das Cyborg. Ihr könnt natürlich auf nonpg.de direkt dann unter der geposteten Folge eure Fragen ins Kommentarfeld posten und natürlich YouTube, habe ich glaube ich schon gesagt, wenn nicht, YouTube geht natürlich auch. Solltet ihr alte MMA-Radio-Folgen nochmal nachhören wollen, könnt ihr das tun, geht einfach auf mmaradio.de, da findet ihr alle Folgen der zweiten Staffel, möchte ich es mal nennen. Die alte Geschichte, die ich mit Chris damals gemacht habe, wird nach und nach hinzugefügt werden. Wann genau das losgeht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich kann euch aber verraten, dass ich definitiv vorhabe, auch die alten MMA-Radio-Folgen irgendwann hochzuladen. So, jetzt geht's los mit den News. Und fast schon die größte News dieser Woche war natürlich, dass wir endlich den Kampf bekommen, auf den wir alle gewartet haben, und zwar schon gefühlt seit Jahrzehnten. Es sind aber, glaube ich, nur 3 Jahre. Junior Dos Santos trifft auf Alistair Overeem, Co-Main Event von UFC on Fox 17. Das Ganze findet am 19.12. statt. Junior Dos Santos hat gleich auf Instagram ein Bild gepostet und das mit der Unterschrift beschrieben, USADA, let's work. Das ist natürlich eine kleine Anspielung auf Alistair Overeems Doping-Vergangenheit. Ihr erinnert euch, im Mai 2012 sollten die beiden schon mal aufeinandertreffen. Damals wurde dann Alistair Overeem aber des Dopings überführt und das führte dazu, dass der Kampf abgesagt werden musste. Und Dos Santos hofft, dass Alistair Overeem diesmal nicht wieder den Doping-Test verhaut. Das bleibt natürlich abzuwarten, aber das ist natürlich ein Co-Main-Event für UFC on Fox 17, der hat's in sich. Also der Dezember 2015, wenn sich da keiner verletzt, wird das, glaube ich, für uns UFC-Fans einer der geschichtsträchtigsten Monate ever in der UFC-Geschichte. Das wird wirklich phänomenal. Darauf freue ich mich, also wirklich wie so ein kleines Kind. Junior Dos Santos gegen Alistair Overeem. Hoffentlich wird's so gut, wie ich hoffe. Ich überlege gerade, wer da eigentlich die Vorteile hat. Im ersten Moment würde ich natürlich sagen Junior Dos Santos, aber der hat harte Schlachten zuletzt über sich ergehen lassen müssen und war oft verletzt, musste oft operiert werden. Das könnte natürlich dann noch zu Problemen führen. Mal gucken, ob Alistair Overeem weiterhin diese sehr disziplinierte Art zu kämpfen durchzieht und sich auf seine Stärken besinnt. Das ist ein interessanter Kampf, definitiv. Und sollte Overeem Dos Santos hier besiegen, dann rucki zucki geht das, hat man mit Alistair Overeem sofort wieder jemanden, der sich Hoffnungen machen kann auf einen Titelkampf. Und ich sag's euch ganz ehrlich, Overeem gegen Cain Velasquez, das ist der Kampf, auf den ich fast noch mehr hoffe als jetzt auf diesen JDS-Kampf. Bin ganz ehrlich, so ist es. Es gibt Neuigkeiten zu Anthony Pettis, der fällt ja bis Ende des Jahres aufgrund einer Ellenbogenverletzung aus, hat da auch eine Operation über sich ergehen lassen müssen und es haben sich schon 2 Kämpfer angekündigt, die gerne gegen Anthony Pettis kämpfen wollen, zum einen Eddie Alvarez und zum anderen Edson Barboza, beide würden sich gerne zur Verfügung stellen für den Comeback-Kampf dann im Dezember gegen Anthony Pettis. kam auszumalen, wenn diese, also das Pettis Comeback dann auch noch im Dezember stattfinden würde. Ihr wisst vielleicht, ich bin ja ein kleiner Fan von Anthony Pettis, ich mag den sehr. Und wenn der dann auch noch im Dezember kämpft, ich glaube, dann flippe ich hier vollkommen aus. Also das wäre großartig. Uriah Faber hat sich auch zu Wort gemeldet. Auch er würde gern im Dezember wieder kämpfen. UFC 194 oder TAF 22 Finale, das sind die beiden Dates, die er mal so rausgehauen hat. Da würde er dann gerne wieder gegen wen auch immer antreten. Ich habe nachher noch, oder die kann ich eigentlich gleich bringen. Denn also wir wissen ja, dass Uriah Faber und Conor McGregor die 22. Ultimate Fighter Staffel coachen. Und Conor McGregor wollte eigentlich unbedingt in Dublin gegen Uriah Faber kämpfen. Und er hat das dann auch Dana White und Lorenzo Fertitta gesagt, dass er gerne gegen Faber kämpfen würde. Aber die haben gesagt, nee, geht nicht. Du kämpfst als nächstes gegen Jose Aldo. Das Ganze wird wahrscheinlich im Dezember stattfinden. Und Conor wollte Dana und Lorenzo überzeugen, dass man es ja so machen könnte, dass Conor in Dublin im Oktober gegen Uriah Faber kämpft und dann im Dezember gegen Jose Aldo. Aber wie gesagt, das Ganze wurde seitens der UFC abgelehnt und Conor meinte dann so, dass ihm eigentlich das überhaupt nicht gefallen hat, dass er dabei TAF 22 Coach sein soll und nicht gegen Faber kämpfen kann. Und er meinte dann auch so, die Show ist für mich eigentlich überhaupt nicht wichtig, ich habe überhaupt keinen Bock mehr gehabt auf diese Show. Und ja, es sei dann aber irgendwie nochmal dazu gekommen, dass er doch noch ein bisschen Lust bekommen hat. Er meinte so, als ich dann die Qualifikationskämpfe mir angeguckt habe, ja, dann hatte ich dann doch wieder Lust, bei Ultimate Fighter als Coach aktiv zu werden. Aber es wäre natürlich ein Wahnsinns-Main-Event gewesen für die Dublin Card. McGregor gegen Faber, aber die UFC, ich glaube, das war ihnen zu heikel, Conor McGregor gegen Uriah Faber antreten zu lassen und dann verliert vielleicht Conor den Titel gegen Faber und man verliert einen der größten Main Events der Geschichte. Also kann ich schon nachvollziehen, warum die UFC gesagt hat, nee Conor, du wartest, bis Jose Aldo wieder fit ist. Jetzt kommen wir zu Ronda Rousey. Da gibt's mittlerweile Klarheit über die UFC 190 Pay-Per-View Buy-Rate. Das Event ja hatte ja oder hat viele überrascht, wie sich das im auf den Social-Media-Kanälen, sage ich jetzt mal, so entwickelt hat. Es war relativ schnell klar, dass es einer der besten Pay-Per-Views der letzten Jahre werden wird, was die Buy-Rate angeht. Und ja, UFC 190 liefert ab. Über 900.000 Mal wurde UFC 190 verkauft. Genaue Zahl gibt's noch nicht, aber es wird wohl dann so irgendwo zwischen 900 und 920.000 liegen. Zum Vergleich, UFC 189 liegt circa bei 800.000 verkauften Pay-Per-Views. Sprich, das ist eigentlich die Überraschung, dass UFC 190 UFC 189 schlägt. Und ja, die UFC 190 Buy-Rate ist auch die höchste Buy-Rate seit UFC 168, muss es, glaube ich, gewesen sein. Seitdem Anderson Silva sein Rematch bekommen hat gegen Chris Weidman und Ronda Rousey gegen Misha Tate gekämpft hat. Also ein großer Erfolg für die UFC, UFC 190, auch mich hat das wirklich überrascht und überrascht jetzt auch natürlich die Pay-Per-View-Buy-Rate, das ist schon beeindruckend, was Ronda Rousey mit ihrem Namen da zustande gebracht hat, muss man definitiv sagen. Ronda Rousey bleibt auch noch kurz Thema, denn die Medienschlacht zwischen ihr und Floyd Mayweather geht weiter. Floyd Money Mayweather wurde in einem Scrum, also es gab wieder so einen Pressetrainingstermin. Floyd Money Mayweather kämpft ja jetzt bald, wahrscheinlich sein letzter Kampf. Und da hat er halt so ein Training abgehalten und danach auch so einen kleinen Media Scrum veranstaltet und wurde auf Ronda Rousey angesprochen und meinte dann einfach nur so, also wenn Ronda Rousey irgendwann mal 300 Millionen in 36 Minuten verdient, dann kann sie bei mir anrufen und dann können wir mal weitergucken. Ronda Rousey hat dieses Interview gesehen, hat sich sofort zu Hause mit dem Taschenrechner hingesetzt, hat das durchgerechnet und sagt jetzt, also ich habe mal runtergerechnet, wer mehr Geld pro Kampfminute verdient. Und Ronda ist der Meinung, dass sie mehr Geld verdient. Und damit könne aus Rondas Sicht Floyd Money Mayweather natürlich nicht umgehen, dass eine Frau mehr verdient als er. Und sie hat noch einen Ratschlag oder einen kleinen Tipp an Floyd Mayweather. Sie meinte, wenn Floyd gelernt hat zu schreiben, kann er mir ja einen Text schicken. Also die beiden geben sich's da weiter. Ich weiß gar nicht, ob Ronda Rousey das braucht und ich verstehe auch nicht, dass man das versucht irgendwie so immer wieder anzukurbeln seitens der Medien. Natürlich ist es einerseits verständlich, es sind dann die Schlagzeilen, die dafür sorgen, dass Leute auf deine Seite klicken und wenn du halt der Reporter bist, in dessen Mikrofon Floyd Money Mayweather diesen Satz sagt, dann hast du ein paar mehr Klicks, aber eigentlich ist das alles völlig lächerlich, dass man versucht, die beiden da gegeneinander so ein bisschen mehr oder weniger auszuspielen. Ich meine, wir wissen jetzt, dass Ronda Rousey nicht viel von Floyd Money Mayweather hält und so wie ich es einschätze, scheißt Mayweather auf Ronda Rousey und von daher passt es. Viele haben natürlich immer gesagt, ja, das ist auch Ronda Rousey oder Ronda Rousey hält hier auch so ein bisschen die Fahne für Frauen hoch, die vielleicht, ja, mit Gewalt in der Ehe oder überhaupt mit Übergriffen gegen sich zu tun hatten. Und Ronda Rousey ist mal eine Frau, die keine Angst vor einem Mann zeigt und einfach ja die Fresse aufmacht und Floyd Mayweather seine schlechte Seite auch so ein bisschen vorhält. Ja, kann man auch so sehen. Aber ein kleines Gerücht hier am Rande. Ich habe es heute übrigens schon mit Chris geschrieben, jetzt erzähle ich es euch. Es gibt aktuell Gerüchte, die sich hartnäckig halten, dass Ronda Rousey einen neuen Typen an der Angel hat. Und ich sag schon mal so viel, er ist auch nicht ganz unumstritten, was häusliche Gewalt angeht. Die Rede ist, und ihr werdet es nicht glauben, ich habe es selber nicht geglaubt, aber die Rede ist von Travis Brown. Ja, da guckt er blöd aus der Wäsche. Aber es ist wirklich so, dass sich das Gerücht hartnäckig hält, dass Ronda Rousey und Travis Brown aktuell ja ein Paar sind. Es gibt auch schon ein Foto von beiden. Das heißt natürlich noch nichts, aber wie gesagt, das Gerücht hält sich sehr, sehr hartnäckig. Wir bleiben bei coolen Kämpfen für den Dezember und der nächste, in Anführungsstrichen, coole Kampf, der angesetzt wurde, lautet Chad Mendes gegen Frankie Edgar. Beide haben am Dienstag einem Kampf zugestimmt. Am Mittwoch wurde das Ganze dann seitens der UFC bestätigt. Chad Mendes gegen Frankie Edgar ist der Ultimate Fighter 22 Final Main Event. Das Ganze ist am 11.12. Und prinzipiell natürlich ein interessanter Kampf. Ich hätte es aber, glaube ich, besser gefunden, wenn man Chad Mendes gegen Jeremy Stephens gemacht hätte und Frankie Edgar gegen Max Holloway. Das hätte mir besser gefallen. Die UFC geht ein kleines Risiko ein. Sollte Chad Mendes gewinnen, gäbe es gleich wieder danach wahrscheinlich den Kampf gegen Conor McGregor. Aus meiner Sicht wäre oder ist das ja eigentlich ein Number-One-Contender-Kampf, Mendes gegen Edgar. Andererseits, wenn Aldo gewinnt, haben wir auch dann gleich wieder Chad Mendes, der schon zweimal gegen Aldo verloren hat. Natürlich, wenn Frankie Edgar gewinnt, wird das ganze Ding neu durchgemischt. Ich glaube, es wird ein interessanter Kampf werden zwischen Chad Mendes und Frankie Edgar. Und ich möchte mich jetzt noch nicht festlegen. Ich tendiere aber zu Frankie Edgar, weil Chad Mendes halt jetzt doch viele Titelchancen verstreichen lassen hat und vielleicht ist das mental so ein kleines Problem. Das könnte sein. Es ist schwierig einzuschätzen. Also wird ein hochinteressanter Kampf sein. Ein Tag bevor dann Jose Aldo auf Conor McGregor trifft, freue ich mich drauf. Chad Mendes, Frankie Edgar am 11.12. beim Ultimate Fighter Finale. Ich habe noch ein Fight Announcement und zwar wechselt Nick Lentz von der Featherweight Division ins Lightweight und trifft auf Danny Castillo. Das Ganze am 19.12. bei UFC on Fox 17. Bin ich mal gespannt, wie sich Nick Lentz in der höheren Gewichtsklasse so schlägt. Wird ein interessanter Kampf. Dann hatte ich ja letzte Woche, oder war es am Dienstag, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, eine News bezüglich Hector Lombard dabei. Ich glaube, es war letzte Woche. Da hat er sich ja dazu geäußert, dass er Roy McDonald so zurichten will, dass Rorys eigene Mutter ihn nicht mehr erkennen würde. Dann gab es am Sonntag die UFC Fight Night in Saskatoon und Patrick Cote hat Hector Lombard herausgefordert. Hector Lombard hat sich jetzt dazu geäußert und er hat also keinen Bock, gegen Patrick Cote zu kämpfen. Er möchte gegen Rory McDonald kämpfen. Kleine Vorgeschichte vielleicht nochmal dazu. Bei UFC oder nach UFC 171 forderte Hector Lombard völlig überraschend Patrick Cote heraus. Zu dem Zeitpunkt war Patrick Cote jetzt nicht unbedingt gerade eine Riesennummer. Er hat sich jetzt erst in den letzten Monaten einen Namen gemacht, weil er halt wirklich alles gewinnt in der UFC jetzt hier in seinem zweiten Run. Und damals wollte Hector Lombard noch gegen Patrick Cote kämpfen, jetzt nicht mehr. Ich bin mal gespannt, was die UFC macht. Ich würde Hector Lombard übrigens nicht gleich mit so einem Rory McDonald-Kampf fast schon beschenken, denn ja, das ist ein großer Kampf für Hector Lombard und ich würde ihm einfach nochmal so einen fiesen Gegner wie Patrick Cote in Kanada vorsetzen und es ihm erstmal so schwer wie möglich machen, weil Hector Lombard halt einfach gedopt hat, die alte Sau. Nochmal eine kleine Anmerkung zum Thema Ratings. Ich habe ja vorhin schon über UFC 190 gesprochen. Jetzt geht's um UFC Saskatoon. UFC Saskatoon hat eines der schlechtesten Ratings der letzten Jahre auf Fox Sports One erzielt. Im Schnitt sahen 796.000 Zuschauer das Event in Saskatoon. Das sind 12% unter dem Jahresdurchschnitt, also nicht so gut. Es ist das drittschwächste Rating einer Fox Sports One Maincard im Jahre 2015. Zum Vergleich, vor einem Jahr, zum selben Zeitpunkt, gab es den Main Event Benson Henderson gegen Rafael Dos Anjos. Die erzielten damals nur ein Rating oder konnten nur 789.000 Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen fesseln. Also ja, war ein bisschen schwächer, aber dennoch, wenn man es jetzt halt mit den anderen Events in diesem Jahr so vergleicht, ist es kein gutes Rating für die UFC gewesen. Was der UFC natürlich so ein bisschen geschadet hat, war ganz klar der SummerSlam, der ebenfalls am Sonntag stattfand. Und es gab ein NFL Preseason Game zwischen den St. Louis Rams und den Tennessee Titans, das auch ganz gut geklotzt wurde von den Amerikanern. Ich glaube, über 6 Millionen haben sich das angeguckt und ja, dann nochmal ein paar den SummerSlam, und da gibt's ja dann doch schon, sag ich mal, übergreifende Fanlager, die sich dann vielleicht eher für das ein oder andere entschieden haben. Dann gibt's noch eine Nachricht zum Thema, ein UFC-Fighter hört auf. Ich habe am Dienstag gar nicht darüber gesprochen, dass Frankie Perez nach seinem Sieg bei UFC Saskatoon mit nur 26 Jahren seine UFC-Karriere beendet hat. Das ist natürlich an und für sich schon eine News, wenn ein junger Kämpfer nach einem UFC-Sieg sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf. Jetzt kommt der nächste, noch jüngere Kämpfer. Mit nur 25 Jahren hört Jordan Mean auf. Hallo Mia. Was gibt's? Jetzt musst du schnell sagen, weil ich bin mitten in der Sendung. Nein. Einmal in der Woche darfst du bei Mama schlafen, ansonsten gehört die Frau mir. So. Also, Jordan Mean hört mit 25 Jahren auf. Im Oktober wird er 26, muss man der Vollständigkeit halber sagen. Jordan Mean ist nicht so alt, hat allerdings schon 39 Profi-Fights bestritten. 29 Siege sind es, glaube ich, 10 Niederlagen, wenn ich das so noch richtig aus dem Handgelenk schüttel. Ah, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ja, auch hier hört ein Kämpfer relativ früh auf. Ist vielleicht besser, als wie wenn wir uns dann wieder Sorgen machen, so wie bei Dan Henderson. Könnte mir gut vorstellen, dass der wirklich noch mit 70 da im Oktagon steht. Hoffen will man es nicht, aber gut. Jordan Mean und Frankie Perez hören also sehr, sehr jung mit MMA auf. Ist schon eine Überraschung. Ich will jetzt nicht davon reden, dass wir hier eine Tendenz erkennen können, aber ja, ist schon, glaube ich, dann erwähnenswert, wenn zwei so junge Kämpfer innerhalb weniger Tage ihr Karriereende bekannt geben. Zum Schluss, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, die Ausgabe ging jetzt auch nicht wieder so lang, habe ich noch eine News mit dabei, das war so eine Kippel-News, sage ich jetzt mal, da war ich nicht so 100% von überzeugt, soll ich die mit reinnehmen oder nicht, weil man da vielleicht ein bisschen weiter ausholen muss. Da ich jetzt Zeit habe, kann ich das tun. Der Ex-UFC-Fighter, so muss man sagen, Melvin Gillard hat sich zum Thema Reebok-Deal geäußert. Ja, er geht nämlich davon aus, dass viele, viele Kämpfer die UFC aufgrund des Reebok-Deals verlassen werden. Melvin Gillard hat oder hätte eigentlich, wenn er noch bei der UFC wäre, $20.000 bekommen pro Kampf, weil er halt schon viele Kämpfe unter dem Sufa-Banner abgehalten hat oder beziehungsweise bestritten hat. Und er hat so verraten, dass er früher, bevor es diese Sponsorenabgabe gab seitens der UFC, also so 2008, 2009 rum, immer so $50.000 bis $60.000 an Sponsorengeldern bekommen hat. Ja. Und er sagt halt, dieses Abknüpfen von Sponsorenabgaben, das die UFC eingeführt hat, ich tue mich da ein bisschen schwer, weil es gibt keine genauen Zahlen. Man hört einmal, es ist ein Festbetrag gewesen, den Companies zahlen mussten, um für oder bei einem UFC-Event werben zu dürfen. Dann heißt es mal 10%, dann heißt es mal 30%. Also das ist schwer einzuschätzen. Nichtsdestotrotz sagt er halt, dass er im Vergleich zu 2009 nur noch ein Drittel an Einnahmen hätte und er ist ein Kämpfer, der sehr, sehr viel gekämpft hat. Und aus Sicht von Melvin Gillard wird es dazu führen, dass viele Kämpfer in den nächsten Jahren halt ihren Deal bei der UFC nicht verlängern werden, keine weiteren Kämpfe annehmen werden und dann halt, weiß ich nicht, zu WSOF oder zu Bellator wechseln könnten. Und was Melvin Gillard auch noch gesagt hat, Und das finde ich noch ganz interessant. Er ging nämlich davon aus, dass nachdem die UFC die Sponsorenabgabe eingeführt hat, dass die UFC so ein bisschen mehr Kohle an die Kämpfer rausrückt. Also dass sie halt sagen, okay, du hast jetzt eigentlich nur einen Deal, weiß ich nicht, $24,000 pro Fight, plus $24,000 solltest du den Kampf gewinnen und das erhöhen wir jetzt einfach jetzt, weiß ich nicht, ab deinem nächsten Kampf kriegst du halt $27,000 und das sei eben nicht der Fall. Und das ist ja eine Vermutung, die ich hatte. Ich habe ja gedacht, okay, im ersten Moment sieht das so aus, als ob die UFC-Kämpfer weniger bekommen durch den Reebok-Deal, aber vielleicht erhöht ja die UFC den Verdienst der Kämpfer, sprich sie bekommen mehr für einen Kampf und dann auch für einen Sieg. Aber das sei 2009 so nicht gewesen und jetzt muss man fast schon davon ausgehen, dass sich da auch in diesem Jahr nicht allzu viel ändern wird und es ist halt schon wieder ein Kämpfer, der sich negativ zu diesem Reebok-Deal äußert. Leider Gottes wieder einer, der nicht aktiv in der UFC ist. Ich würde mich immer noch freuen, wenn endlich mal einer der großen Namen die Fresse aufmachen würde und sich da mal klar positionieren würde. Jose Aldo hat das getan, aber ja, da glaube ich trotzdem, dass man da die Sprachbarriere so ein bisschen noch mit einrechnen muss und deswegen sorgt das nicht für so ganz große Schlagzeilen. Aber ja, ich würde halt mal gerne von einem Chris Weidman ein klares Statement hören. Verdiene ich mehr, verdiene ich weniger. Man hört halt immer nur so Corporate Antworten, sage ich jetzt mal. Also jeder versucht sich da relativ, das merkt man auch so, irgendwie so durchzumogeln und nicht allzu viel zu sagen, auch wenn dann nachgehakt wird, wie ich habe das bei irgendwelchen Scrums jetzt zuletzt immer gesehen, dann haben auch Journalisten gefragt, verdienst du oder hast du jetzt mehr verdient oder weniger als in den Jahren zuvor und viele sagen dann, ja, ist ungefähr gleich und dann fragen sie nochmal nach, ja, tendenziell eher mehr oder wirklich ganz genau gleich oder dann doch ein bisschen weniger und keiner will so richtig damit rausrücken, weil sie alle Schiss haben, weil sie halt gesehen haben, was mit Stitch passiert ist. Das war ja auch damals meine Vermutung, dass das mehr oder weniger das Bauernopfer der UFC ist. Und damit wollten sie einfach mal ein Statement setzen, wenn ihr hier die Fresse aufmacht, wir schmeißen die Leute auch raus, die ein Problem mit diesem Reebok-Deal haben. Und unter Umständen schreckt das den ein oder anderen Kämpfer ab, hier wirklich mal Farbe zu bekennen, muss man fast schon sagen. So, das waren die News. Ich gucke gerade nochmal, ob es kurzfristig hier irgendwas Neues noch gibt. Nö, gibt's nicht. Ja, dann gehe ich jetzt gleich Fußball gucken. Heute Abend gehe ich traurig ins Bett, weil ich davon ausgehen muss, dass Travis Brown auf Ronda Rousey liegt. Und ihr wisst natürlich, dass das eigentlich mein Platz ist. Ganz klar. So, wir hören uns wieder am Dienstag. Bis dann. Tschüss.